Stille, so wie er mich umrache, Rache schreit. Nun, du wirst mein Gewissen stillen, so wie er mich umrache. Schreit. Ja, deine Treue wird zerfühlen, weil mir dein Wort die Hoffnung beut, weil mir dein Wort die Hoffnung, die Hoffnung beut. Wenn Christen an dich glauben, wird sie kein Feind in Ewigkeit aus seinem Händen rauben, aus deinem Händen rauben. Feind in Ewigkeit aus deinen Händen rauben, kein Feind in Ewigkeit aus deinen Händen rauben.